kleiner Applaus dafür, dass der Lothar Freiherr, sondern auch dafür, dass von hier aus die Initiative so ergriffen wurde und vor allen Dingen auch, dass man mit solchen renommierten Einrichtungen wie ZKM und der Documenta in einem Atemzug genannt wird und zusammenarbeitet. Osnabrück kann also stolz und glücklich darüber sein, und hier gebe ich den Dank zurück an Herrn Oberbürgermeister, dass dieses herausragende Festival hier seit 1988 beheimatet ist und hier gefördert werden kann, denn es trägt sicherlich auch zu der jugendlichen Identität der Stadt Osnabrück bei. In diesem Sinne wünsche ich den Gästen einen wunderschönen Festivalabend, ein tolles Buffet draußen und vor allen Dingen Informationen und erbauliche Tage beim Medienkunstfestival. Vielen Dank.